Freut mich, dich kennenzulernen, Junge. Man nennt mich Fuck Arsch. Wie geht's dir, Fuck Arsch? Ich bin Romeo. Er ist der Kollege, wie ich wirklich jeder hat. Kein nettes Wort, kein Lächeln und kein guten Tag. Er weiß Bescheid und immer alles besser. Stell dich beim Chef, gib dir hinter uns das Messer. Niemand braucht so ein Ass wie ich. Dritte Tür seid ihr, geht ihr aus dem Licht. Wie kann man denn nur so ein Kotzbrocken sein? Diese Stadt ist für uns beide zu klein. Anweinungen, die hält sie nicht aus und zwingt wirklich jeder.